Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News berief am 9. Februar in Seoul die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung eine Pressekonferenz ein und erklärte den Beginn der dringlichen politischen Handlungen für die Bewirkung einer schnellen Entscheidung zur Amtsenthebung der Präsidentin. Die Redner verurteilten, dass die Clique um Bakune unnötige Augenzeugen vor Gericht stelle, um die Entscheidung zur Amtsenthebung zu verzögern. Sie appellierten an die Bevölkerung, am 11. Februar, Tag der 15. Volksaktion, an den Kerzenkundgebungen für die Zustandebringung der Entlassung der Präsidenten teilzunehmen.